Die Autoritären und die Loyalen. Als sich der Schriftsteller Botho Strauß in seinem Spiegel-Essay »Anschwellender Boxgesang« von 1993 über die Verhöhnung des Soldaten, die Verhöhnung von Kirche, Tradition und Autorität beschwerte, hat er Kernaspekte des psychologischen Profils von Konservativen umrissen, nämlich Autorität und Neophobie. Auch wenn Strauß nach dem Essay als reaktionär galt, macht allein die Vorliebe für Autorität niemanden rechtsradikal. Schon deshalb nicht, weil das Prinzip Loyalität in seiner radikalen Form, nämlich als Verachtung der Fremden, in Strauß' Artikel fehlt. Den rechten Rand des politischen Spektrums kann man allerdings als die Extremform der gesamten konservativen Moral ansehen. Im rechtsradikalen Lager verwandeln sich Loyalität und Tribalismus in eine Treue zu Blut und Boden und damit in Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Der Wunsch nach Autorität und Struktur schlägt um in eine Sehnsucht nach dem autokratischen Führer, der richtig aufräumt. Das kann so weit gehen, dass die Rechten bereit sind, dafür die Demokratie zu opfern. Die Präferenz für Reinheit ist zur Abscheu gesteigert. Fremde werden als minderwertig betrachtet und Homosexualität gilt als widerlich. Ebenso unklare Genderrollen, ganz zu schweigen vom links-grün versifften Gedankengut. Mit einem Wort, Wutbürger sind tatsächlich Ekelbürger. Den Vorschlag, Rechtsradikalismus als Extremform von Konservativismus anzusehen, muss man allerdings mit einem Vorbehalt versehen. Damit ist nicht gemeint, dass Konservative zum Rechtsradikalismus neigen. Im Gegenteil, gerade weil sich viele Konservative einer gewissen Nähe zwischen ihren Gefühlsneigungen und denen am rechten Rand bewusst sind, legen sie Wert auf eine klare Abgrenzung und sind für autoritäre Verlockungen oftmals besonders sensibilisiert.